Erster Bileam wusste, Gott wollte Israel segnen. Er suchte keine Zeichen mehr. Er schaute zur Wüste. Zweiter, er sah Israel. Die Stämme lagerten dort. Gottes Geist kam über ihn. Dritter, er sprach seine Worte. Er sagte, Bileam, der Sohn Beors, spricht. Der Mann mit dem geschlossenen Auge spricht. Vierter, er hört Gottes Worte. Er sieht Bilder vom Allmächtigen. Er liegt da und sieht klar. Fünfter, deine Zelte sind schön, Jakob. Deine Häuser sind schön, Israel. Sechster, sie sind wie lange Täler mit Bächen. Sie sind wie Gärten am Fluss. Sie sind wie Pflanzen, die Gott setzte. Sie sind wie Zedern am Wasser. Siebter, Wasser fließt aus ihren Eimern. Ihre Felder haben viel Wasser. Ihr König ist stärker als Agag. Seine Macht ist groß. Achter, Gott führte Israel aus Ägypten. Gott ist stark wie ein Wildochse für sie. Israel besiegt seine Feinde. Es zerbricht ihre Knochen. Es macht seine Gegner kaputt. Neunter, Israel liegt da wie ein Löwe. Niemand soll es stören. Wer dich segnet, wird gesegnet. Wer dich verflucht, wird verflucht. Zehnter, Balak wurde sehr wütend auf Bileam. Er schlug die Hände zusammen. Balak sagte zu Bileam, ich rief dich, um meine Feinde zu verfluchen. Aber du hast sie dreimal gesegnet. Elfter, geh jetzt nach Hause. Ich wollte dir viel Geld geben. Aber Gott hat dir den Lohn genommen. Zwölfter, Bileam antwortete Balak. Er sagte, ich habe deinen Boten gesagt, 13. Wenn Balak mir viel Gold und Silber gäbe, könnte ich Gottes Befehl nicht ändern. Ich kann nichts tun, was ich will. Ich muss sagen, was Gott mir gibt. 14. Ich gehe jetzt zu meinem Volk zurück. Aber ich sage dir, was Israel deinem Volk später antun wird. 15. Er sprach seine Worte. Er sagte, Bileam, der Sohn Beors, spricht. Der Mann mit dem geschlossenen Auge spricht. 16. Er hört Gottes Worte. Er kennt den höchsten Gott. Er sieht Bilder vom Allmächtigen. Er liegt da und sieht klar. 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich sehe ihn, aber er ist nicht nah. Ein Stern kommt von Jakob. Ein Herrscher kommt von Israel. Er wird die Moabiter besiegen. Er wird alle Söhne Seths besiegen. 18. Edom wird ein Land unter Israel. Seir, sein Feind, wird auch unter Israel sein. Israel wird große Dinge tun. 19. Ein Herrscher kommt von Jakob. Er wird die Überlebenden aus den Städten vertreiben. 20. Er sah die Amalekiter. Er sprach seine Worte. Amalek ist ein wichtiges Volk. Aber es wird am Ende untergehen. 21. Er sah die Keneter. Er sprach seine Worte. Deine Häuser sind fest. Dein Nest ist auf einem Felsen gebaut. 22. Aber kein wird untergehen. Bald wird Assur dich gefangen nehmen. 23. Dann sprach er seine Worte. Er sagte, wer kann leben, wenn Gott das tut? 24. Schiffe kommen von Kittim. Sie werden Assur besiegen. Sie werden das Land jenseits besiegen. Auch dieses Land wird untergehen. 25. Danach ging Bileam nach Hause. Balak ging auch seinen Weg.